WDR 5. Neugier genügt. Im kleinen Saal eines schönen 50er-Jahre-Baus in Berlin-Wilmersdorf sind ein paar Dutzend Menschen gerade von ihren Stühlen aufgestanden und besingen den Beginn der hellen Jahreszeit. Es sind Ältere und Jüngere, Männer und Frauen, die hier in dem Haus einer akademischen Gesellschaft zur sogenannten Sunday Assembly zusammengekommen sind. Die britischen Komiker Pippa Evans und Sanderson Jones hatten vor 3 Jahren die Idee, Atheisten und Agnostiker zu einer Art Kirchengemeinde ohne Religion einzuladen. Bereits die erste Sunday Assembly, auf Deutsch Sonntagsversammlung, die wenig später in London stattfand, soll 200 Menschen angezogen haben. Bald mussten 2 Veranstaltungen hintereinander abgehalten werden, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Im vergangenen September schließlich gingen weltweit 28 Assemblies an den Start. In Berlin griff die Drehbuchautorin Sue Schwerin von Krosigk die Idee von der gottlosen Gemeinde auf. Mein Mann und ich, wir sind beide Atheisten und beide schon lange nicht mehr in der Kirche. Er ist ehemaliger Protestant, ich bin Katholikin. Ich habe sehr viel für den katholischen Ritus übrig, gehe aber seit vielen Jahren nicht mehr in die Kirche, weil ich nicht an Gott glaube. Weiß aber um das Bedürfnis, also ich komme da eher von C.G. Jung als von Karl Marx, was die Religion angeht. Das ist ein Grundbedürfnis, gibt es Menschen nach Bindung und nach Ritualen. Und da kam das einfach genau für mich zur richtigen Zeit, dass ich da was entdeckt habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, da kann ich was machen. Und die Initiative gelang. Die Sunday Assembly Berlin, die Sue Schwerin von Krosigk schließlich mit einem Team von 6 bis 8 Leuten auf die Beine stellte, fand von Anfang an großen Anklang. Zunächst weit über 100 und mittlerweile immer noch 50, 60 Menschen folgen einmal im Monat der Einladung zur Sunday Assembly, die wie ihr Vorbild in London 1 bis 1,5 Stunden dauert und einem festen Ablauf folgt. Es wird gemeinsam gesungen, es gibt Vorträge, Reflexionen, persönliche Berichte und sogar Gelegenheit zum schweigenden Innehalten. Dass die atheistische Zusammenkunft damit an einen kirchlichen Gottesdienst erinnert, ist von den Organisatoren durchaus gewollt. Also Singen, gemeinschaftliches Singen ist unglaublich wichtig, hat einen hohen Grad an Emotionalität und bindenden Charakter. Die Ansprache, die sehr appellativ ist und der Vortrag, der irgendeinen neuen Aspekt, was Ungehörtes hoffentlich präsentiert. Das ist das, was wir übernommen haben. Nur eben nicht den religiösen Inhalt, die Doktrin, wie hier viele sagen. Abarbeiten will man sich an Glaube und Religion aber nicht, betont Sue Schwerin von Krosigk einen Konsens der Assembly-Initiatoren. Wir sind keine Kirchenkritiker, weil das für uns überholt ist. Atheist zu sein ist auch kein Aufreger mehr. Wir lassen diese Kirchenkritik hinter uns und wir versuchen etwas Neues zu machen. Dazu sind ausdrücklich auch gläubige Menschen bzw. Angehörige einer Religion eingeladen. Man versteht sich als inklusiv. Eine sogenannte Charta fasst weitere Grundsätze der Assembly-Bewegung zusammen. Sunday Assembly ist eine gottlose Gemeinschaft, die das Leben feiert. Unser Motto lautet Live better, help often, wander more. Also lebe besser, hilf öfter, staune mehr. Unsere Mission ist, jedem zu helfen, ein erfülltes Leben zu leben und sein Potenzial zu entfalten. Unsere Vision ist eine gottlose Gemeinschaft in jeder Stadt und jedem Dorf, überall, wo Menschen eine solche Gemeinschaft haben möchten. Also sorge dafür, dass du ein gutes Leben führst, ein sinnvolles Leben. Erklärt Sue Schwerin von Krosigk das dreiteilige Motto, das im Zentrum der Charta steht. Arbeite daran, hilf anderen, wende dich also der Gemeinschaft zu und staune mehr ist die Übersetzung des englischen Mottos Wonder More, was so viel heißt wie einmal hinterfrage mehr, also gib dich nicht so schnell zufrieden, intellektuell, aber bewahre dir auch das Staunen über das Numinose, das Großartige, das Überwältigende unserer Welt und des Kosmos und allem. Ich finde dieses Staune mehr am schönsten und das Interessante ist, alle Leute findet am schönsten. Wir haben so eine Button, die verteilen wir da und die Staune-Button sind immer als erste weg. Erzählt Frank Nicolai, leitender Redakteur des humanistischen Pressedienstes, der kurz nach dem Start zum Organisatorenteam der Berliner Assembly stieß und nach anfänglicher Skepsis die Sonntagsversammlungen genießt. Wir leben in einer wahnsinnig technologisierten Welt. Wir haben permanent Internet und wir müssen immer alles das Neueste wissen. Und manchmal will man einfach nur mal machen. Und ich glaube, das ist der Raum, den wir bieten. Dann könnt ihr euch ein wenig zurücklehnen und gerne die Augen schließen, ein wenig die Stille genießen. Und ich hole euch dann in ein paar Momenten mit dem Klang der Schale wieder zurück. Unter den Nicht-Religiösen seien erstaunlich viele Esoteriker, sagte kürzlich Rainer Sachs von der Hamburger Sunday Assembly in einem Interview und fügte hinzu, das Organisatorenteam wisse noch nicht so recht, wie man damit umgehen solle. Auch in der Berliner Sonntagsversammlung klingen esoterische Töne an, jedenfalls solche naturphilosophischer Prägung. Gastrednerin Gudrun Panier gehört der Pagan Federation Deutschland an, einer Vereinigung von Heiden, die sich den vorchristlichen Naturreligionen verbunden fühlen. Und so erinnert die Vortragende ihre Zuhörerinnen und Zuhörer denn auch daran, dass zum Beginn des Frühjahrs Tag und Nacht gleich lang, hell und dunkel gleich stark sind. Dass diese Pole wie auch andere Gegensätze im Leben jedes Einzelnen immer wieder in eine Balance kommen müssten. Das sei selbstverständlich in der gesamten Natur so. Wir sind selbst nämlich auch Teil der Natur. Das heißt also, unser Körper, unser Geist, alles, was wir sind, ist Teil der Natur. Ja, also alles, was hier wächst und lebt und da ist, ist aus dem gleichen Stoff, aus dem wir auch sind. Also wir sind mit allem verbunden. Mit jedem Baum, jeder Blume, auch jedem Krümel Erde. Aufmerksam lauschen die Zuhörer der Rednerin im schwarzen Jackett, die nach einem Ausflug zu den positiven Wirkungen des Frühjahrsputzes und Ausmistens wieder zur Tag- und Nachtgleiche zurückkehrt. Nach der Zeit der Kälte, Dunkelheit und Ruhe breche nun auf der nördlichen Halbkugel die Phase von Licht und Wärme mit ihren ganz eigenen Segnungen an. Ich spreche jetzt mal mit dem Frühling. Ich bin die Kraft der erwachenden Natur. Ich komme mit den stärker werdenden Sonnenstrahlen aus dem Osten zu dir. Ich wärme den Boden, die Luft und das Wasser, damit neues Leben entstehen kann. Ich bringe dir das Wissen, wie du deinen Boden bearbeiten kannst, damit deine Schätze und Fähigkeiten sich entfalten können. Ich bringe die Kraft mit, die du brauchst, um deine Pläne zu verwirklichen. Neue Fruchtbarkeit, neues Leben, neue Ideen, neue Möglichkeiten warten auf Verwirklichung. Betrachte meinen Boden in der Natur, die Blumen. Sie tragen diese Kraft mitten in dein Herz. Dann wachsen dort auch Mut und Vertrauen inmitten von Lebenslust und Frühlingsgefühlen. So sei es. Vielen Dank. Ihre christliche Vergangenheit kann die studierte evangelische Theologin nicht verhehlen. Die hat sie mit vielen anderen Aktivisten und Besuchern der Sunday Assembly gemeinsam. Auch Walter Otte, der heute den Hauptvortrag zum dritten Bewegungsmotto »Staune mehr« hält, fühlte sich früher dem Christentum verbunden. Aber seine Abkehr vom Glauben hat ihn in eine andere Richtung geführt als seine Vorrednerin. Ich bin in meiner Kindheit tief religiös gewesen, habe mich davon entfernt und dann irgendwann ein Interesse entdeckt, doch mal zu gucken, zu fragen, gibt es eigentlich auch was anderes außer religiösen Ideologien und dem Nichts auf dem Gebiet, gibt es auch andere Erklärungsmöglichkeiten des Weltzusammenhanges. Und da bin ich auf Humanismus und Evolution gestoßen und über diese Entwicklung dann auch zur Sunday Assembly, weil das dann schon etwas war, was mich angesprochen hat. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie hängt alles zusammen? Und welche Rolle spielen wir in diesem großen Zusammenhang? Solche Fragen stellen sich viele in den Sonntagsversammlungen. Und auch wenn die gottlose Gemeinschaft ganz bewusst ohne einen Kanon von Gewissheiten angetreten ist. Sunday Assembly hat keine Doktrin. Wir haben keine heiligen Texte, auf die wir uns berufen, sodass wir Wissen aus allen Quellen nutzen können. So ist der evolutionäre Humanismus, in dem sich Walter Otte zu Hause fühlt, sicher eine der Quellen, aus dem die Redner der Sonntagsversammlungen schöpfen, um auf solche existenziellen Fragen einzugehen. Die noch recht junge Richtung des Humanismus erklärt alle organische und anorganische sowie auch menschliche und soziale Entwicklung rein wissenschaftlich. den Sozialdarwinismus und damit die Vormachtstellung einzelner Spezies lehnen die evolutionären Humanisten ab. Sie vertreten eine vernunftbasierte Ethik und sind stets auf der Suche nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, bereit, ihr Weltbild und auch ihre Ethik diesen entsprechend zu verändern. In seinem Vortrag über das Staunen betont Walter Otte denn auch dessen engen Bezug zur Wissenschaft. Aristoteles und Platon haben vor einigen tausend Jahren sich mit dem Staunen beschäftigt und das Staunen als den Anfang der Erkenntnis, den Beginn des Philosophierens bezeichnet. Ich zitiere Aristoteles, denn das Staunen war den Menschen jetzt wie vormals der Anfang des Philosophierens, indem sie sich anfangs über das nächstliegende Unerklärliche verwunderten, dann allmählich fortschritten und auch über Größeres Fragen aufwarfen, zum Beispiel über die Erscheinungen auf dem Mond und der Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls. Dass man beim Blick in den Sternenhimmel in eine weit zurückliegende Vergangenheit schaut, ist nur eine der Erkenntnisse, die Forschung und Wissenschaften im Schlepptau des Staunens uns beschert haben. Otte, bebrillt und mit grauem Haar und Bart, findet nicht, dass dieses Wissen den nächtlichen Himmel entzaubert hat. Klingt da Ehrfurcht an? Tatsächlich hat der Rechtsanwalt vor Beginn der Versammlung erzählt, dass er hier auch mit anderen zusammen Spiritualität leben wolle, und das bedeutet für ihn, sein Leben in einen größeren Zusammenhang einzuordnen, ohne Götter, versteht sich. Das Staunen, wie Walter Otte es seinem Publikum an diesem Sonntag anschaulich macht, soll dabei helfen, diesen größeren Zusammenhang immer mehr zu erleuchten und ihn nach menschlichem Vermögen mitzugestalten. Denn nur wer staunt, kann hinter dem scheinbar Selbstverständlichen das Veränderbare entdecken. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the damage in the paper cut. Eine Kraft des Guten wollen die Sonntagsversammlungen sein, die Welt zu einem besseren Ort machen, wie es in ihrer Charta heißt. Frank Nicolai erzählt, dass zur Sonntagsversammlung um das Motto »Hilf öfter« eine Vertreterin der Berliner Tafel eingeladen gewesen sei. Der Humanist wünscht sich, dass solche Anregungen von Einzelnen innerhalb der neuen Gemeinschaft zum Ausgangspunkt neuer Aktivitäten gemacht werden. Und man kann das auch völlig frei von jedem Dogma machen. Man muss nicht Diakonie und Caritas benutzen. Wir haben eigene Ideen. Gottlos zu sein genügt ja nicht, um eine Community zu haben. Und deshalb ist meine Idee eigentlich dahinter, und ich glaube, das ist auch die Idee der Sunday Assembly, dass es gar nicht so sehr um die Sonntagsversammlung geht, sondern vielmehr um diese Communities, die sich drumherum bilden. Und das sind wirklich Graswurzelbewegungen. Da ist niemand sagt, und jetzt macht ihr sowas, sondern das passiert einfach. Eine lebendige Gemeinschaft mit vielen Aktivitäten, das wünscht sich auch Henning Schnurr, der vielleicht demnächst die erste Sunday Assembly in Nordrhein-Westfalen an den Start bringt. Wir stellen uns schon vor, dass wir hier auch eine kleine Gemeinde aufbauen. Also das heißt, dass wir hier verschiedene Aktivitäten haben. Natürlich einmal die Sunday Assembly, einmal monatlich, wo wir halt zusammenkommen und singen und ein philosophisches Thema haben und uns sonst wie austauschen und persönlich treffen. Wir wollen aber auch ganz gerne langfristig natürlich Hilfsprojekte machen, vielleicht auch irgendwas in der Jugendarbeit, oder wir werden das auch ein bisschen sehen, was für Mitglieder kommen denn dort, also wer macht dort mit und möchte dort halt welchen Beitrag leisten. Schnurr kennt die Sonntagsversammlung aus Berlin. So ähnlich sollen die Assemblies auch in Köln ablaufen, meint er. Nur möchte der Vater eines Sohnes erreichen, dass ganze Familien mit Kindern an den Zusammenkünften teilnehmen. Angesprochen von dem Thema Tod, das in der Berliner Sonntagsversammlung, die er besucht hat, im Mittelpunkt stand, kann der 38-Jährige es kaum erwarten, in einer Kölner Veranstaltung selber die Tiefen philosophischer und auch ganz persönlicher Themen auszuloten. Man könnte beispielsweise über ernste Themen wie den Tod, Verlust im Allgemeinen sprechen. Man könnte über Hilfe sprechen, über Nächstenliebe, über Themen wie Toleranz, über Hoffnung, über persönliche Entwicklung, über Ängste, generell über die Ethik und Moral und auch die Begründbarkeit aus einer säkularen Sicht. Man könnte über Spiritualität jenseits der Religion sprechen. Man könnte über Verantwortung, über Freiheit, Unabhängigkeit sprechen, über Gerechtigkeit, philosophische Themen im Bereich des Utilitarismus und dergleichen und dergleichen. Also ich denke, das Spektrum ist einfach sehr, sehr, sehr breit und das finde ich natürlich aufregend. Aber noch ist die Assembly in Köln nur der Plan einer Gruppe engagierter Atheisten mit einer Facebook-Seite und gelegentlichen Zusammenkünften in einem Philosophiekreis. Überhaupt fasst das, was gern eine Bewegung sein möchte, in Deutschland nur langsam Fuß. Während die englische Homepage der Sunday Assembly weltweit bereits über 60 Ableger auflistet und allein in Großbritannien 16, haben sich hierzulande erst 2 Sonntagsversammlungen etabliert, in Hamburg und Berlin. Und auch hier ist man erst auf dem Weg zu einer Gemeinde mit vielfältigen Aktivitäten auch nach außen. Aber auch Kirchen sind ja nicht von einem auf den anderen Tag entstanden. In Berlin gibt es außerhalb der monatlichen Zusammenkünfte immerhin schon eine Philosophiegruppe, einen Meditationskreis und einen offenen Brunch in einem Café. Und die Rückmeldungen der Besucher bei Kaffee und Kuchen nach der Assembly zeigen, wie froh man ist, überhaupt erstmal zusammengefunden zu haben. Ich bin Atheist, war auch hier im Verein Evolutionäre Humanisten Berlin-Brandenburg. Und zwar allen klar, dass die Kirche etwas hat, was auch Atheisten brauchen, nämlich Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung und ja, Anregung untereinander. Und das haben wir hier gefunden. Vor allen Dingen das Zusammensingen finde ich so toll. Und das rührt mich auch natürlich. Vorträge sind manchmal auch sehr interessant, aber die Begegnung mit Menschen ist das Wichtigste für mich. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Ich bin sogar, als ich pubertär war, wirklich gerne in die Kirche gegangen. Wegen der Gemeinschaft, wegen den Leuten, den Kuchen danach vielleicht sogar. Weil ich aber ausgetreten bin vor ein paar Jahren, war ich sehr froh, das hier wieder zu erleben. Also diese Gemeinschaft, diese Rituale, die es ja schon vor der Kirche gab. Da war was Philosophisches dabei für die Intellektualität, etwas fürs Herz. Auch durchaus traurige Momente gewesen bei den Berichten über so Elemente des eigenen Lebens. Sehr besinnlich auch. Und es zeigt für mich, es geht wirklich. Man kann gemeinschaftlich zu einem bestimmten Termin zusammenkommen und verschiedene Aspekte der menschlichen Regung, des menschlichen Lebens betrachten, zusammen auch betrachten, ohne dass es dazu eines religiösen Untergrunds bedarf, der allerdings nicht ausgeschlossen ist. Das ist das Gute an dieser Art der Assembly, dass man hier herkommen kann, egal welchen religiösen Hintergrund man hat oder auch eben keinen religiösen Hintergrund hat. Man kriegt viele Anregungen und ich finde es auch schön, in der Gruppe gleichgesinnter zu sein und dass eben Dinge, die ich auch so empfinde, auch offen ausgesprochen werden. Zum Beispiel die Religionslosigkeit oder das offene Sagen, dass man eben an keinen Gott glaubt und dass man das Leben so nehmen soll, wie es ist und das Beste draus machen soll. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.